am allerwenigsten an Glasnost, an Offenheit interessiert. Was man bisher weiß, ist jedoch dies. Rumänien, die DDR und die Tschechoslowakei haben in der Konferenz massiv Front gemacht gegen die Reformbemühungen in Ungarn, Polen und in der Sowjetunion. Michail Gorbatschow hingegen ist bemüht, zusammen mit den anderen von den kommunistischen Hardlinern kritisierten Staaten einen Abwehrblock zu errichten. Zum Warschauer Paktgipfel Informationen von Gabor Kisseli. Auf dem heute begonnenen Treffen der Warschauer Paktstaaten in Bukarest haben Rumänien und die DDR erwartungsgemäß ihren Angriff auf die Reform im Ostblock gestartet. Im Mittelpunkt der Attacken stand vorerst nicht einmal Ungarn, sondern die sowjetische Führung Michail Gorbatschows, den der rumänische Partei- und Staatschef Nicolae Ceausescu sogar persönlich attackierte. Besonders erbost war der Gastgeber über einen in der heutigen Nummer des Parteiorgans Pravda erschienenen Artikel, der die rumänischen Verhältnisse mit ungewöhnlicher Schärfe kritisierte. Ceausescu sprach diesbezüglich von einem Sonderbündnis zwischen Ungarn und Budapest und behauptete, dafür sogar Beweise zu haben. Dies wurde von den Betroffenen gelassen aufgenommen, denn beide hatten sich auf eine, man muss es sagen, unter Verbündeten recht ungewöhnliche Auseinandersetzung vorbereitet. Es ist sowohl der ungarischen als auch der sowjetischen Führung wohl bewusst, dass Bukarest und Ostberlin nunmehr unverhüllt auf die Schwächung der Position der Moskauer Reformer setzen wollen. Verbündete finden sie dabei im sowjetischen Generalstab. Die Schuldenliste, die auf der heutigen Sitzung teilweise auch schon präsentiert worden ist, ist recht umfangreich. Man will Gorbatschow und seine Anhänger als unglaubwürdig darstellen und wie es scheint, ist der DDR sogar dabei auch noch der jüngste Besuch des sowjetischen Staatsmannes in Bonn recht. Sowohl Erich Honecker als auch Nicolae Ceausescu verfügen über eine Dokumentation, die die angeblichen Destabilisierungsbestrebungen der Moskauer Reformpolitiker belegen sollen. Dementsprechend wurde heute auch hart polemisiert. Die zweitwichtigste Zielscheibe der Ablehnungsfront ist Ungarn, wo nach der seit Wochen wieder auf Hochtouren laufenden rumänischen Propaganda nicht nur die Konterrevolution, sondern sogar der Faschismus am Werk sei. Der rumänische Diktator wiederholte heute diese Anschuldigung in teilweise hysterischem Ton. Besonders hart hat ihn dabei allerdings der Umschwung der tschechoslowakischen Delegation getroffen. Prag zählte ja ursprünglich zur Ablehnungsfront und eine diesbezügliche Demonstration war auch für heute vorgesehen. Nun haben im Laufe des Tages die Parteiführer Njersch und Jakesch, ferner die Regierungschefs Nemeth und Adamec, wie es heißt, einen privaten Gipfel veranstaltet. Es ging dabei nicht nur um das umstrittene Wasserkraftwerk von Neudmarosch, dessen Bauarbeiten von Ungarn trotz der Prager Proteste vor kurzem eingestellt wurden, diesbezüglich lässt sich übrigens eine Einigung abzielen, sondern auch um die Frage, ob die KPC nun wirklich bereit sei, Rumänien auch weiter zu unterstützen, das ja bekanntlich, so beteuerten es die Ungarn, im Besitz von nuklearen Waffen sei. Budapest soll dafür Beweise haben und hat auch die erklärte Absicht, eine Untersuchung anzustrengen. Sollte es tatsächlich dazu kommen, wird sich Ceausescu auch vor der Weltöffentlichkeit rechtfertigen müssen, denn die Ungarn drohen auch damit, für eine entsprechende Publicity zu sorgen. Es ist wohl verständlich, Budapest ist seit einiger Zeit dabei, ihre Militärpolitik zu überprüfen. Die ungarische Führung will sich aber nach wie vor verhandlungsbereit zeigen. Seit den jüngsten Parlamentswahlen in Polen ist die Gewerkschaft Solidarität in beiden Häusern dieser Volksvertretung zum möglicherweise mächtigsten Faktor geworden. Entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit, die dem Fraktionsvorsitzenden der Solidarität im Abgeordnetenhaus, dem Sejm, Bronisław Geremek und seiner Delegation in der Bundesrepublik gegenwärtig zuteil wird. Bei seinen Gesprächen mit Bundeskanzler Kohl und vielen anderen wichtigen Politikern der Bundesrepublik warb Geremek heute um wirtschaftliche Unterstützung und machte darüber hinaus deutlich, dass es bestimmte Fragen, wie zum Beispiel die der polnischen Westgrenze an der Oder-Neiße-Linie gibt, in denen alle Polen unabhängig von ihrer politischen Zuordnung einig sind. Mein Kollege Jürgen Fietig hat den Besuch Geremeks in Bonn und eine Pressekonferenz verfolgt. Ich bin sehr froh, że mogliśmy odbyć krótką, lecz niezwykle pożyteczną wizytę w Republice Federalnej Niemiec. Meine Damen, meine Herren, ich bin sehr froh darüber, dass wir eine sehr kurze, aber eine sehr wertvolle Aufenthalt und Besuch in der Bundesrepublik Deutschland haben absolvieren können. Sie sehen vor sich Menschen, die an ihrem Revier das Zeichen der Solidarität tragen. Für das Tragen dieses Zeichens hat vor noch wenigen Tagen und Wochen das Gefängnis gedroht. Jetzt sprechen wir mit der Freien als freie Stimme der polnischen Opposition. Das Ziel unseres Hierseins war die Überbringung einer Botschaft, dass die politischen Reformen, die sich in Polen vollziehen, mit dem Ziel sich vollziehen, die Stabilität in Europa weiterhin zu festigen. So äußerte sich der Vorsitzende der Solidaritätsfraktion im polnischen Parlament, Bronisław Geremek, heute zu Beginn einer Pressekonferenz in Bonn. Von Bonn über Paris nach Bukarest, das war für das sowjetische Staatsoberhaupt Gorbatschow wahrscheinlich eine Straße der Abkühlung. Ist man ihm in Paris einigermaßen rational und nüchtern begegnet, hat er es in Bukarest mit einem Block zu tun, der diesen Namen vielleicht in absehbarer Zeit nicht mehr verdient, in dem die Führungsmacht nur noch durch ihre Größe dominiert. Zunehmend zeigt sich, das wird konkret bei den zur Diskussion gestellten Fragen der Abrüstung, die Schwierigkeit, einerseits Vormacht zu bleiben, andererseits aber die Doktrin aufzugeben, die mit dem Namen Brezhnev verbunden ist. Moskau kann nun kaum noch eingreifen bei den Staaten, deren innere Ordnung sich lockert, wie Polen und Ungarn. Griffe Moskau auf früher angewandte Methoden zurück, würde das nicht folgenlos bleiben. Der Reformkurs in der Sowjetunion, der ohnehin einige Schönheitsfehler zeigt, Nationalitätenfrage, wäre von Moskau selbst widerlegt und damit wäre es mit der Herrlichkeit der Reformer vorbei. Anders als 1956 oder 1968 käme die Sowjetunion ohne politisch spürbaren Ansehensverlust nicht mehr davon. Denn auch die DDR sei ein Stück Deutschland. Der frühere Leiter der Bonner Vertretung in Ost-Berlin, Gauss, rief die Bürger in der DDR auf, nicht zu resignieren. Der Vorsitzende der Solidaritätsfraktion im polnischen Abgeordnetenhaus, Geremek, hat die Reformen in seinem Land als eine Hoffnung für Europa bezeichnet. Im zweiten deutschen Fernsehen sagte er gestern Abend, sein Gespräch mit Bundeskanzler Kohl habe ihn mit Optimismus erfüllt und bestätigt, dass es eine grundsätzliche Unterstützung für die Neuordnungen in Polen gebe. Der geplante Besuch Kohls in seinem Land sollte weder von Bonn noch von Warschau mit Vorbedingungen belastet werden. Er sollte vielmehr Zeugnis dafür sein, dass das lange Kapitel deutsch-polnischer Konflikte abgeschlossen sei und Polen seinen Platz in Europa suche. Im Warschauer Pakt herrscht nach den Worten des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow ein neuer Geist, der es den Mitgliedstaaten erlaubt, ihren eigenen Weg zu gehen. Bei einem Abendessen am ersten Tag des Gipfels der 7 Mitglieder des östlichen Militärbündnisses sagte Gorbatschow gestern in der rumänischen Hauptstadt Bukarest, die Mitglieder der Allianz würden die Eigenheiten ihrer kommunistischen Parteien und ihrer Völker auf dem Weg zur sozialistischen Demokratie anerkennen. Zuvor hatte der Generalsekretär der KPdSU eine Antwort des Warschauer Paktes auf die jüngsten Abrüstungsinitiativen der NATO angekündigt. Man habe wichtige Entscheidungen getroffen, um den Weg für eine stetige Annäherung der Positionen der beiden Paktsysteme zu ebnen, sagte Gorbatschow. In der autonomen sowjetischen Region Bergkarabach, die seit Monaten von Auseinandersetzungen zwischen Armeniern und Aserbaidschanern erschüttert wird, haben sich Mitglieder der verfeindeten Volksgruppen Feuergefechte mit Schrotflinten geliefert. Die amtliche Nachrichtenagentur TASS meldete, bei dem Schusswechsel in einem Vorort der Gebietshauptstadt Stepanakert seien in der vergangenen Nacht 2 Menschen leicht verletzt worden. Nach mehreren Stunden sei es der Polizei und Einheiten des Innenministeriums gelungen, die Scharmützel zu beenden. Das Treffen ist heute zu Ende gegangen. Die jeweiligen Staats- und Regierungschefs sind bereits auf dem Nachhausewege oder schon zu Hause. Zuvor aber haben sie noch eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Aus der rumänischen Hauptstadt der folgende Telefonbericht von Klaus Belde. Die Teilnehmer des Warschauer Paktgipfels konnten nicht anders. Sie mussten sich unbequeme Dinge durch die Blume sagen. Das lag nicht nur an den üppigen Zierpflanzenbouquets, die den Raum zwischen den Konferenztischen in Bukarest ausfüllten. Es hätte auch den Interessen der Beteiligten widersprochen. Michail Gorbatschow suchte nach Kräften, den Anschein der Einheit aufrechtzuerhalten. Zugleich bemühte er sich, die Regeln des Zusammenlebens im östlichen Bündnis großzügiger zu definieren. vollständige Gleichberechtigung und Respektierung der Selbstständigkeit einer jeden Bruderpartei bei der Lösung von nationalen Problemen. Diese Leitlinien verkündete Gorbatschow gestern Abend in seiner Rede auf einem Empfang beim rumänischen Gastgeber Ceausescu. Traditionalisten wie Reformern wird damit das Recht auf ihren jeweils eigenen Weg zum Sozialismus zugestanden. Vorausgesetzt, er führt auch in diese Richtung. Denn vor dem Versuch, den Sozialismus zu überwinden, hatte Gorbatschow erst 24 Stunden zuvor in Straßburg gewarnt. Allerdings an die Adresse der westlichen Länder. Europäische Einheit in diesem Sinne, so der sowjetische Parteichef, werde es nicht geben. Ob Gorbatschows neuer Balanceakt, diesmal die Gegensätze im westlichen Vorfeld der Sowjetunion betreffend, Erfolg haben wird, muss sich noch erweisen. Einzelheiten über seine gestrigen Gespräche mit den Vertretern Ungarns wurden bisher nicht bekannt. Polens Parteichef Jaruzelski versicherte sowjetischen Berichten zufolge, dass sich die Warschauer Führung bemühen werde, gefährliche Konfliktsituationen in Polen zu verhindern. Sie könnten nur, so hieß es, die bestehenden Probleme weiter verschärfen. Die außenpolitisch interessanten Aussagen der Konferenz dürfte die gemeinsame Abschlusserklärung enthalten. Sie trägt den programmatischen Titel »Für ein stabiles und sicheres Europa«, »Für ein Europa ohne Kern- und Chemiewaffen« und »Für wesentliche Reduzierung der Streitkräfte, Rüstungen und Militärausgaben«. DDR-Staats- und Parteichef Honecker musste der Unterzeichnungszeremonie aus gesundheitlichen Gründen fernbleiben. Reinhold Vetter aus Warschau. Beim Bukarester Gipfel des Warschauer Paktes, gestern ging er zu Ende, wurden interne Spannungen nur mühsam verdeckt. Reformbefürworter wie die Sowjetunion, Polen oder Ungarn trafen in Bukarest auf die Reformgegner DDR, Tschechoslowakei und das Gastgeberland Rumänien selbst. Vor allem das Verhältnis zwischen Ungarn und dem spätstalinistisch regierten Rumänien ist wohl nur noch als zerrüttet zu bezeichnen. Aus Budapest dazu Gabor Kiseli. Entgegen der ursprünglichen Pläne des rumänischen Partei- und Staatschefs Ceausescu wurde das neulich zu Ende gegangene Treffen der Warschauer Paktstaaten in Bukarest zu keinem Tribunal von Dogmatikern über Reformkommunisten. Nach einer persönlichen Auseinandersetzung zwischen Gorbatschow und dem Gastgeber machte zuerst Prag einen Rückzieher und am Morgen des zweiten Verhandlungstages flog SED-Chef Honecker unter Berufung auf Nierenleiden aus Bukarest ab. Dem erbosten Ceausescu, der mit Ungarn vor dem Plenum hatte abrechnen wollen, blieb nichts anderes übrig, als die Auseinandersetzung mit der Führung des Nachbarlandes in einem bilateralen Gespräch auszutragen versuchen. Doch diesmal ist er auf die Richtigen geraten. Im Gegensatz zum Generalsekretär Károly Gross, der ihn noch vor einem Jahr nach einem Gipfel als einen sympathischen und vernünftig argumentierenden Politiker bezeichnet hatte und den man unter anderem auch deshalb jetzt zu Hause ließ, schlug der neue Parteivorsitzende Regeniersch einen resoluten Ton an. Gleich eingangs forderte er den Diktator auf, die mörderische Dörferzerstörung unverzüglich einzustellen und verlangte Gleichberechtigung und die Sicherung der sprachlich-kulturellen Autonomie für die 2,5 Millionen zählenden ungarische Minderheit in Rumänien. Als der Gastgeber daraufhin höhnisch erwiderte, die Nationalitätenfrage in seinem Lande sei vollkommen gelöst, und auch noch hinzufügte, die Ungarn seien in dieser Hinsicht sowieso voreingenommen, forderte die Budapester Führung die Einreisegenehmigung für eine unparteiische, aus internationalen Experten bestehende Delegation, die sich dann an Ort und Stelle von der Lage überzeugen könnte. Dazu wird es nie kommen, erwiderte Ceausescu erregt. Die Budapester Politiker haben sich von Anfang an keine Illusionen über den Ausgang der Begegnung gemacht. Keine der Argumente fand bei Ceausescu Gehör. So wurde auch der Hinweis auf die in letzter Zeit besonders intensiv betriebene militärische Drohung gegen Ungarn schlicht als erlogen bezeichnet. Nach der zum Teil heftig geführten Auseinandersetzung resümierte der Budapester Außenminister Horn treffend die Situation, als er sagte, das einzig Gemeinsame, was Ungarn noch mit Rumänien verbinde, sei die Tatsache der Nachbarschaft. Zunächst zum Gipfeltreffen in Bukarest. Das in Rotterdam erscheinende Allgemein Dagblatt befindet, Die Zusammenkunft des Warschauer Pakts hat keine neuen Vorschläge auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle gebracht. Doch das Gipfeltreffen war ein wichtiges Ereignis, weil die Gegensätze im osteuropäischen militärischen Bündnis deutlich zutage traten. Die Meinungsverschiedenheiten wurden natürlich nicht laut vom Dach geschrien, doch die Risse in der Organisation sind nicht zu übersehen. Der Warschauer Pakt ist nicht ein von Moskau beherrschter monolithischer Block. Er ist in ein reformfreudiges und in ein konservatives Lager gespalten. Es war ein befremdlicher Anblick, den Reformer Gorbatschow in herzlicher Umarmung zu sehen mit Ceausescu, dem durch und durch stalinistischen Führer, bemerkt das Allgemeine Dagblatt. Die Wiener Tageszeit der Standard schreibt: Nach dem politischen Prinzip ist es sicherlich egal, ob Erich Honecker die Galle platzt oder ob er das Papier des Warschauer Paktgipfels in Bukarest nicht auch noch persönlich unterschreiben wollte. So tappte er im einstigen Glanzstück des russischen Nationalzirkus der Bärennummer durch die Bukarester Manege bis zu seinem dramatischen Abgang unter der Obhut eines mitgebrachten Ärzteteams. Domteur Gorbi war es schon egal. Treu erfüllte er seinen noch laufenden Vertrag und die Erwartungen der Zuschauer, die einander schon seit geraumer Zeit das Ende des Dressurakts und einen völligen Umbau des Programms von Grund auf für eine neue Spielzeit zuraunten. Und so sah das Ende aus. Es gab keinerlei universelle Sozialistenmodelle. Niemand, so hieß es, besitze das Monopol auf Wahrheit. Das war die Ansicht der österreichischen Zeitung Der Standard. Die Salzburger Nachrichten stellen heraus, mit dem üblichen Pomp wurde der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow nach der Rückkehr vom Bukarester Ostgipfel von den Würdenträgern des Politbüros, des ZK-Sekretariats und als eine neue Errungenschaft von den Vorsitzenden beider Häuser des obersten Sowjet willkommen geheißen. Sein Staatsbesuch in Frankreich hat zumindest in der Bildhaftigkeit der Fernsehübertragungen den unerschütterlichen Supermachtstatus Moskaus bekräftigt. Mehr noch zeigt das Ergebnis der Jahrestagung des Warschauer Pakts in Bukarest die Fähigkeit des Sowjetführers, auch aus verfahrenen Situationen einen akzeptablen Beschluss hervorzuzaubern. Ob die Bukarester Tagung des Ostbündnisses als Markstein gelten kann, wie Gorbatschow sich sogleich selbst lobte, ist eher zweifelhaft. Denn dazu sind die Abrüstungsverhandlungen noch zu sehr im Fluss. Soweit die Salzburger Nachrichten und so viel zu diesem Thema. Zum Besuch von US-Präsident Bush in Polen und Ungarn betont die Zeitung La Stampa Sera aus Turin: Die Visite im Herzen des Kommunismus hat symbolischen Wert. Der Präsident, der sich nach Danzig begeben wird zu einem historischen Gespräch mit Wałęsa, verwirklicht die Ankündigung Gorbatschows, dass die brezhnevsche Politik der beschränkten Souveränität der kommunistischen Länder tot ist. Außer Polen hat Bush Ungarn gewählt, um zu zeigen, dass er sich mit allen unterhalten will, die das Bedürfnis nach Erneuerung haben. Das nach Reagan'sche Amerika prämiert den Pluralismus und den freien Markt und will aus Warschau und Budapest das kommende Modell Osteuropas machen. Der Pilgerfahrt von Bush wird in erster Linie die Bedeutung einer Sondierung zugesprochen. Sie ist aber sehr viel mehr. Sie ist die einseitige Vorbereitung einer gemeinsamen Wirtschaftsstrategie Westeuropas in Richtung Osten und eines Gipfeltreffens zwischen dem Präsidenten und Gorbatschow, schätzt die Zeitung La Stampa Sera. Der in Bern erscheinende Bund kommentiert: Die Wahlsieger in Polen sind es, welche die größten Hoffnungen auf den Besuch Buschs setzen. Viel zurückhaltender gibt sich die Regierungsseite. Wohl nicht zuletzt deshalb, weil sie im Wahlkampf die amerikanische Hilfe für Solidarność massiv kritisiert hatte. Mit seinem Besuch in Polen und Ungarn gibt Bush jenen Kräften Auftrieb, die energisch für demokratische Reformen eintreten, konstatiert das Blatt aus Bern. Die Financial Times aus London meint: Geld ist nicht alles, wird Präsident George Bush seinen polnischen und ungarischen Gastgebern diese Woche sagen. Sie werden denken, das ist der reiche Westen, der wie ein Wiesel vom Weg der Unterstützung der Demokratie abgeht, die er doch will, mit dem Geld, das er nicht geben will. Tatsächlich sollte der Westen sich mit mehr Geld engagieren, als er dies bislang plant. Die osteuropäischen Reformer bitten uns, unsere Erfahrung und unser Sachverständnis da einzusetzen, wo unser Mund es schon lange tut. Verdächtig ruhig ist es in Ost-Berlin. Der Gesundheitszustand des DDR-Staats- und Parteichefs Honecker ist kein Thema, zumindest nicht offiziell. Das Letzte, was man nach seiner schnellen Rückreise mit einer Sondermaschine aus Bukarest erfuhr, war, dass er Schwierigkeiten mit der Galle hat. Nun ja, wen wundert's bei dem Themenkatalog der Warschauer Paktstaaten? Vielleicht wollte er sich ohnehin Glasnost und Perestroika-Gedanken nicht sonderlich geneigt der Unterschrift unters Kommuniqué entziehen. Spekulationen. Vielleicht wird in Ost-Berlin hinter den Kulissen darüber nachgedacht, wie es danach denn konkret weitergehen soll. Robert Röntgen und seine Einschätzung über Honeckers Gesundheitszustand. Wenn es schon nicht zu umgehen ist, über eine Erkrankung des Partei- und Staatschefs zu sprechen, sucht man sich gerne eine Krankheit, die nicht bedrohlich klingt und erwarten lässt, dass der oberste Mann der DDR bald genesen und dann wieder sein Amt in völliger körperlicher und geistiger Frische versehen kann. Vielleicht ist man in Ost-Berlin auf die Idee mit der Gallenerkrankung gekommen, nachdem für die SED-Zeitung Neues Deutschland ein medizinischer Artikel über Gallensteine vorbereitet worden war, der am Samstag erschien. Darin heißt es, Gallensteinoperationen seien die häufigsten Operationen in der Chirurgie überhaupt. Gallensteine seien in der DDR häufiger als in anderen europäischen Ländern und sie nehmen bei älteren Menschen zu. Dazu gehört sicher auch Honecker, wie die meisten seiner Kollegen im Politbüro, das über eine Reihe kranker Mitglieder verfügt. Allein im Juni dieses Jahres mussten in der UdSSR 19 Mal Reaktoren abgeschaltet werden. Zwischenfälle in sowjetischen Kernkraftwerken nehmen zu, sind meistens auf menschliches Versagen zurückzuführen. Aus Moskau berichtet Klaus Belde. Im sowjetischen Kernkraftwerk Kursk, rund 500 Kilometer südlich von Moskau, gab es am 26. Juni dieses Jahres einen Störfall. Es war Schlamperei der Mitarbeiter, sagte Viktor Sidorenko der Regierungszeitung Izvestia. Sidorenko ist erster Vorsitzender des staatlichen Komitees für die Aufsicht über die sichere Funktion der Kernenergie. Bei Reparaturarbeiten sei der Block Nummer 4 in Kursk abgeschaltet worden. Aus einer Pumpe sei jedoch schwach radioaktiv verseuchtes Wasser in die Innenräume des Kernkraftwerks und auf das umliegende Gelände gelangt. Man habe die verschmutzte Erde am nächsten Tag abgetragen und in ein Lager für Abfälle gebracht. Das radioaktive Wasser sei in eine besondere Kanalisation gepumpt worden. Das schuldige Personal, so Sidorenko, wurde abgezogen und mit Geldstrafen belegt. Insgesamt 19 Mal wurden im Juni sowjetische Kernkraftwerke außerplanmäßig abgeschaltet. 11 Mal musste die Leistung gedrosselt werden. Deutschlandfunk, Informationen am Abend. Redakteur am Mikrofon ist Gerhard Fleischle. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die gespenstische Diskussion um Polens Westgrenze, neu angestoßen auch durch das CSU-Organ Bayern-Kurier, mündete heute in Bonn in die Suche nach einem angeblichen Geheimdokument aus Adenauers Zeiten ein, mit dem der erste Bundeskanzler schon 1952 die Oder-Neiße-Linie als Grenze eines denkbaren künftigen deutschen Einheitsstaates anerkannt haben soll. Ein renommierter Wissenschaftler, der Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Karl Kaiser, hatte dies als neue Erkenntnis gestern im Deutschlandfunk unterbreitet. Damals haben die Westmächte natürlich Wert darauf gelegt, dass dies kein Deutschland sein würde, wo die Territorialfrage, die geregelt war mit dem Potsdamer Abkommen, dass die neu aufgeworfen wurde. Und Adenauer hat auch seinerseits verstanden, dass die deutsche Frage dann keinen Fortschritt machen wird, wenn damit wieder aufgeworfen wird, die Frage des territorialen Status quo. Und so ist es dann dazu gekommen, dass damals zwar die Zusage der Verbündeten für die Wiedervereinigung, die ist festgehalten im Vertrag, die Bundesrepublik bekam Souveränität, trat in die Gemeinschaft, also in die WEU und in die NATO ein, aber die deutsche Zusage, dass die Grenze dann die Grenze der Oder-Neiße-Linie sein würde, blieb geheim. Adenauer hat sie damals gemacht in einer einseitigen Erklärung. Diese liegt in den Archiven in Bonn im Auswärtigen Amt und in Paris, London und in Washington. Damals konnte Adenauer, aus Gründen, die man nachvollziehen kann, diesen Teil der Zusage nicht veröffentlichen. Und zwar deshalb, weil er befürchtete, dass die damals wesentlich wichtigeren Vertriebenen dann dagegen reagieren würden. Er hatte sozusagen seinen Nachfolgern ins Buch geschrieben und die Zeit ist gekommen, aus aktuellem Anlass, dass man jetzt darauf hinweist, dass diese Zusage gegeben worden ist. Dieser Vertrag besteht aus zwei Paragraphen. Der erste besagt, dass die endgültige Grenze Deutschlands im Friedensvertrag festgelegt wird. Das entspricht dann auch der heutigen Lage, also dem Warschauer Vertrag. Und zweitens, dass in einem solchen Fall die Oder-Neiße-Linie dann die Grenze zwischen Deutschland und Polen sein wird. Heute sind Zweifel an der Existenz einer solchen Adenauer-Erklärung geäußert worden. Doch war Karl Kaisers Behauptung sogar Thema der Sitzung des Bundeskabinetts. Die heutige Sitzung des Bundeskabinetts begann ungewöhnlich. Noch vor Eintritt in die Tagesordnung wollte Helmut Kohl von Hans-Dietrich Genscher wissen, ob es im Archiv des Auswärtigen Amtes Hinweise oder gar Dokumente gibt, die bestätigen, dass der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer vor Abschluss des Deutschlandvertrages die Oder-Neiße-Linie als deutsche Ostgrenze anerkannt hat. Bisher ist ein solches Schriftstück nicht gefunden worden, das diese Behauptung des Direktors des Forschungsinstituts der Gesellschaft für Auswärtige Politik bestätigt. Professor Karl Kaiser hatte gestern im Deutschlandfunk von einer bisher geheim gehaltenen Erklärung Konrad Adenauers gegenüber den drei Westmächten gesprochen, in der der erste Regierungschef der Bundesrepublik die Oder-Neiße-Linie als endgültige Grenze zwischen Deutschland und Polen bezeichnet haben soll. Das angebliche Geheimpapier hat allerdings auch Professor Karl Kaiser bis heute nicht zu Gesicht bekommen. Er ist, wie er in einem weiteren Gespräch mit dem Deutschlandfunk versicherte, nur von seinen Gesprächspartnern im In- wie im Ausland über den Inhalt dieser einseitigen Erklärung Konrad Adenauers unterrichtet worden. Die Bundesregierung unternimmt, wie heute Bundesminister Hans Klein vor der Presse erklärte, zurzeit alle Anstrengungen, diese ebenso, wie er sich ausdrückte, eigenartige wie mysteriöse Geschichte so bald wie möglich aufzuklären. Das Auswärtige Amt ist jetzt bemüht, die Gesprächsaufzeichnungen, die es natürlich auch in Fülle in den Archiven gibt, durchzuforsten, aufzuarbeiten. Aber es gibt bis zur Stunde keinen konkreten Anhaltspunkt. Und das, was Karl Kaiser eben dazu gesagt hat, ist alles andere als konkret. Bisher ist die Bundesregierung noch nicht davon überzeugt, dass Konrad Adenauer eine solche Erklärung überhaupt abgegeben hat. Die Bundesregierung wird sicher alles tun, um dies aufzuklären. Und Sie können sich auch vorstellen, dass beispielsweise die Vorgängerregierung im Jahre 1970, als der Warschauer Vertrag geschlossen wurde, ja sehr glücklich gewesen wäre, wenn sie ein einschlägiges Dokument hätte anziehen können. Auch die Gesprächspartner von Professor Karl Kaiser, unter ihnen der SPD-Politiker Egon Bahr und der Diplomat Professor Wilhelm Greve, konnten bisher nichts zur Aufhellung dieser Vorgeschichte des Deutschlandvertrages beitragen. Die Namen, die er dem Auswärtigen Amt genannt hat und mit denen das Auswärtige Amt gesprochen hat, die konnten das alle in der Weise nicht bestätigen. Allerdings sollen zunächst einmal alle verfügbaren Unterlagen in der Bundesrepublik geprüft werden, ehe man sich an die Regierungen in Washington, Paris und London wenden will, zumal man, wie der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Hans Schumacher, versicherte, bei der bisherigen Sichtung des Materials auf einige noch aufklärungsbedürftige Unterlagen gestoßen ist. Aufgefallen ist ein Kommentar von Professor Greve. Professor Greve war damals der Verhandlungsführer bei der Aushandlung des Deutschlandvertrages. Und er nimmt in diesem Kommentar zur Frage der Wiedervereinigung Stellung mit einigen Formulierungen, die Fragen aufwerfen. Zum Beispiel sagt er, eine vertragliche Verpflichtung der drei Westmächte, die Wiedervereinigung Deutschlands in diesem territorialen Umfang, gemeint sind die Grenzen von 37, zu erstreben, wäre in Widerspruch zu gewissen Verpflichtungen getreten, welche einige dieser Mächte, gemeint sind die drei Westalliierten, in Jalta und Potsdam in Bezug auf die Unterstützung polnischer und sowjetischer Gebietsansprüche übernommen haben. Leningrad scheint obendrein auch ein interessantes Testfeld zu sein für die Zusammenarbeit, die Annäherung an Gruppierungen, die außerhalb der kommunistischen Partei stehen. Dies ist in Leningrad durchaus denkbar und es ist sogar notwendig, denn nach alledem, was man hört, ist dort oben die Versorgungslage auch schwierig und der Unmut unter der Bevölkerung ebenfalls äußerst groß. Man hört, dass diese informellen Gruppen immer radikaler werden und der Partei bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als mit ihnen zusammenzuarbeiten. Hier zeigt sich ja, dass, was die Partei zum Beispiel im Baltikum gelernt hat, dass sie eben die Perestroika-Bewegung mitträgt, dass dies die einzige Möglichkeit für sie ist, zu überstehen und weiterhin in diesem Lande tonangebend zu sein. Hermann Krause aus Moskau.